Sorgen zu Haus. Aber da kommt nicht ein Ei in den Schmerz, das ist das Leben, mein Herz. Aber da kommt nicht ein Ei in den Schmerz, das ist das Leben, mein Herz. Die Sorgen zu Haus. Trink, trink.